Fragen und Antworten. Wie wichtig sind die Lebenszyklen von Unternehmen? Gibt es zu ihrem letztendlichen Nieder- und Untergang eine dritte Alternative? Meiner Ansicht nach gibt es vier Bermuda-Dreiecke, die zum Niedergang und zum Sterben von Unternehmen führen. Zum ersten kommt es in der Phase der Ideen, wenn eine gute Idee durch negative Energie, Selbstzweifel und Angst einfach abgewürgt wird. Das zweite ereignet sich in der Phase der Produktion, wenn die großartige Idee nicht angemessen umgesetzt wird. Hier scheitern die meisten neuen Unternehmen. Über 90% innerhalb von 2 Jahren. Zwischen einer großartigen Idee und ihrer Verwirklichung kann einfach furchtbar viel schiefgehen. Das dritte ereignet sich in der Phase des Managements. Die Produktion mit Größenvorteilen wurde institutionalisiert, sodass man die Sache wiederholen oder kopieren kann, indem man beispielsweise expandiert und noch ein gutes Restaurant baut, doch der verantwortliche Macher versucht, alles selbst zu machen oder sich zu klonen. Es werden keine formalen Systeme etabliert, um die Dinge, insbesondere den Cashflow, unter Kontrolle zu halten. Zum vierten Bermuda-Dreieck kommt es in der Phase der Veränderung, wenn das Unternehmen sich neu erfinden müsste, um sich den Veränderungen des Marktes oder neuen Chancen anzupassen, sich aber so in seiner Bürokratie, seinen eigenen Regeln und Vorschriften verfangen hat, dass es die Bedürfnisse der Zielkunden nicht mehr erfüllen und antizipieren kann. Zu guten Management-Teams sollten Leute mit Eigenschaften gehören, die den Erfordernissen in allen 4 Phasen entsprechen. Vor allem aber muss in dem Team ein Geist des gegenseitigen Respekts herrschen, sodass die Stärken jedes Einzelnen anerkannt und genutzt und seine Schwächen durch die Stärken der anderen irrelevant gemacht werden. Man braucht einen Unternehmer für die Ideen, einen Macher, einen Manager und einen Teambuilder für Führungsqualitäten, der dabei hilft, ein Klima gegenseitigen Respekts zu erzeugen und ein sich untereinander ergänzendes Team aufbaut, das in der Lage ist, sich neu zu erfinden und das in neue Entwicklungsphasen des Unternehmens mitzunehmen. Was kann man machen, wenn man im Rahmen von Fusionen und Akquisitionen versuchen muss, Leute aus unterschiedlichen Unternehmen und Kulturen zusammenzubringen? Gibt es einen Zauberspruch, durch den man in globalen Unternehmen dritte Alternativen finden und Interdependenz erreichen kann? Dass die meisten Fusionen und Akquisitionen nicht funktionieren, liegt daran, dass der Prozess erzwungen wird. Das ist so, als müssten unterschiedliche DNAs miteinander verschmolzen werden. Kennen Sie eine Patchwork-Familie? Dann wissen Sie, wie schwer es ist, dabei Erfolg zu haben. Man braucht Zeit, Beharrlichkeit, Geduld und viel Kommunikation vom Typ des indianischen Talking Stick, um dritte Alternativen zu finden. Bis dahin sieht man die 5 Metastasen bildenden Krebsformen, kritisieren, klagen, vergleichen, konkurrieren und streiten, um sich greifen. Sie wissen ja, bei den Menschen und den Kulturen ist schnell langsam und langsam schnell. Bei den Dingen hingegen gilt das nicht. Dort ist schnell schnell. In der Beziehung zwischen Menschen aber ist Effizienz oder Schnelligkeit ineffektiv. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, und es hat das, was ich Ihnen jetzt sage, sehr verstärkt. Wenn man eine Kultur der Suche nach dritten Alternativen erzeugen will, muss eine offene, beiderseitige, respektvolle Kommunikation über den Wert der unterschiedlichen Vorgehensweisen stattfinden. Das erfordert oft eine neue formale Führung. In Kanada habe ich einmal mit einem großen Unternehmen gearbeitet, in dem sich eine sehr reife Kultur mit viel Befähigung entwickelt hatte. Da die Manager der US-amerikanischen Zentrale des Unternehmens in verschiedenste andere Länder expandierten, wollten sie zentrale Verfahrensregeln etablieren. Dabei wurden jedoch Kulturen vorausgesetzt, die viel unreifer als die kanadische und längst nicht so weit entwickelt waren. Die kanadischen Topmanager baten mich nun, ihnen zu helfen, damit sie ihre relative Unabhängigkeit behalten konnten und nicht in Rollen und eine Politik hineingezogen wurden, die für unreife Kulturen gedacht und auf die schwächsten Glieder der Wertschöpfungskette abgestimmt waren. Ich half ihnen sehr gern. Als die amerikanischen Führungskräfte erkannten, dass zwischen ihnen und den Kanadiern keine Interdependenz herrschte, dass sie Kanada als Vorbild für das, was möglich war, benutzen konnten, dass die reife kanadische Kultur produktiver, schlanker und profitabler war und es dort mehr Befähigung, aber weniger Bürokratie gab, begannen sie, ihr kanadisches Tochterunternehmen als Vorbild hinzustellen, dem die nicht so weit entwickelten Kulturen nacheifern konnten. Der entscheidende Punkt ist, dass Interdependenz sich nicht künstlich erzwingen lässt. Sie muss ganz natürlich wachsen. Dadurch, dass die Leute sich kennenlernen und beginnen, einander zu verstehen und zu vertrauen. Dann können sie kreativ werden. Bis dahin aber betrachten die Leute Interdependenz als Abhängigkeit.